1. Die Männer von Ephraim versammelten sich und zogen nach Norden, Jephthah zur Reed zu stellen, warum sie nicht zum Kampf gegen die Ammoniter gerufen haben, und drohten sogar damit, sein Haus über ihm niederzubrennen. 2. Jephthah antwortet ihnen, dass und sein Volk in einen heftigen Konflikt mit den Ammoniten verwickelt gewesen seien und sie zwar Hilfe gebeten, aber keine Unterstützung erhalten haben. 3. Als erkannte, dass kein Hilfe kommen würde, riskierte sein Leben und zog gegen die Ammoniter in den Krieg, woraufhin der Herr ihm den Sieg schenkte, weshalb none ihren heutigen Angriff nicht verstand. 4. Daraufhin mobilisiert Jephthah all Männer aus Gilead und griff die Ephraimiten an, wobei die Gileaditer siegten, da die Ephraimiten sie zuvor als bloß Flüchtlinge innerhalb ihres eigenen Gebiets beleidigt hatten. 5. Die Gileaditer besetzten strategisch die Fürten des Jordans, und wenn ein Flüchtender Ephraimit Überquerung bat, fragten sie in Zunachs nach seiner Stammesuchorik Kiet. 6. Die Identität zu prüfen, forderten sie in auf, das Wort Shibboleth auszusprechen, where es Jedoch Sibboleth losbrach, word sofort getotet, so das insgesamt 42.000 Ephraimiten fielen. 7. Jephthah übte das Amt des Richters in Israel insgesamt 6 Jahr lang aus, bis starbund in einer der Städte in Gilead bestattet word. 8. Nach Jephthahs Todu Bernam Ibsen aus Bethlehem die Führung über das Volk Israel als Richter. 9. Ibsen hat 30 Sonnen 30 Tochter, die al außerhalb seiner Familie verheiratet, und erlehtet Israel über einen Zeitraum von 7 Jahren. 10. Als Ibsen schließlich verstarb, word in seiner Heimatstadt Bethlehem beigesetzt. 11. Sein Nachfolger war Elon aus dem Stamm Sebulon, der das Richteramt in Israel für sein Jahr innehat. 12. Nach seinem Tod word Elon in Ajalon begraben, das im Gebiet des Stamms Sebulon liegt. 13. Auf in Folgte Abdon, der Sohn Hillels aus Pirathon, der als nächster Richter über Israel eingesetzt word. 14. Abdon hat Wesig Sonnen 30 Enkel, die auf 70 Eseln ritten und amtiert insgesamt acht Jahr lang als Richter. 15. Schließlich starb Abdon und word in Pirathon beigesetzt, das im Gebirge der Amalekiter auf dem Gebiet von Ephraim liegt.